Agateka kawe ni kuri bose. Agateka kawe ni kiganiro kibagira kuvya agateka kazi na muntu. Agateka oya ni karabu rupo wa. Agateka oya ni karabi gitsina. Agateka oya ni karabi mara. Agateka oya ni karabu. Amahoro neza mwege mukurikira radio isanganiro. Mu kiganiro agateka kawe cuno munsi tubaganirira ku bijanye n'urubanza rwa leta imbere ya sentare rwo kurihisha umukozi wayo yarihiye indishi canke yayihombesheje bivuye ku makosa yakoze ari mu kazi yashinzwe n'iyo leta. Nivyo bita action recursoire mu rurimi rw'igifaransa. Kuva mu mwaka w'2014 hararoyeho itegeko rishasha rishinga ingene leta canke amakomine arihisha abakozi bayo batumye ihomba canke iriha indishi bivuye ku makosa yakozwe n'abo bakozi bayo. None urubanza nk'ubwo rusigura iki? Ubwo rubanza rutunganijwe gute? Nindaheza hakaja imbere y'ubutungane? Niyihe sentare iheza ikagwakira? Nizihe mvozo zituma haba ubwo rubanza rwo kurihisha uwatumye leta itanga indishi canke ihomba? Itegeko ribitunganya rigomba gushika kuki? Inyishu z'ibi bibazo hamwe n'ibindi ni muri kino kiganiro mwateguriwe na Alain Désiré Bukeyeneza. Hewe washitse aha ni kwisanganira. Urubanza leta ishingisha kugira ngo yishuze watumye ihomba canke itanga indishi rushingwa mu gihe umukozi wayo yakoze amakosa ajanye n'akazi yategerezwa gukora. Edouard Minani arongoye ikigo cyo gukarihereza ubwenge abakora mu butungane avuga ko leta iba yabanje guha indishi abakorewe amakosa n'uwo mukozi. Mu bisanzwe ubwo rubanza leta canke amakomine ashaka gushingisha ngo yishuze amafaranga yarishwe kubera amakosa y'abakozi n'abakozi ba leta yaba yashinze amabanga canke abakozi ba komine. Ni urubanza usanga umukozi wa leta yararenze akarimbi agakora bidakorwa bitari mu mategeko kubera abishatse ari gukora amakosa avuga ngo leta izoriha cyangwa abateje n'umutegetsi sinkogwa ko agakora amakosa cyangwa ugasanga abikoze no kubera ko n'ukutamenya asanga akoze amakosa ugasanga abo yakoreye baraburanije leta. Leta rero isanga iteje kuri abo bantu ikabashumbusha cyangwa ikabahindishi mugabo nayo niheranwa ishiteza no gusubira kwitwara uwo mukozi wayo kugira ngo ayisubize ayo mafaranga iba yaratanze. Ni ukubera ko leta mu bisanzwe isa gukingira abakozi bayo mugabo n'abakingira ntibakingira amakosa icigira gusa no kugira ngo abanyagusha bene igihugu boroherezwe. Leta rero ikabanza ikashumbusha abo bantu bagira amakosa igaci ihana ikitwa ari umuntu nawe yashinze amabanga akayikorera amakosa. Ivyo biri mu iteko rishasha risanzwe rihari ariko naho ritakurikizwa cyane cyo kuva mu 2005 mu kakaro 2014 rishinga ingene leta canke amakomine bishinga imanza zo kwishuza amafaranga yarishwe kubera amakosa yakozwe n'abakozi leta yaje yashinze amabanga abakozi bayo canke abakozi b'amakomine. Iryo tegeko rirahari gushika uno munsi. Rero nta muntu yovuga ngo ajejwe akazi ka leta ngo ko arenga karimbi akora amakosa ayazi atse kubihanirwa nawe nyine. Ubu niko bimeze. Imvo zituma ugo rubanza rubaho nizihe nyezi? Murakoze cyane. Mu bisanzwe hari amakosa y'akazi, amakosa yo mu kazi ajyanye n'akazi ayo ntahano hari amakosa yitwa amakosa y'akazi cyubita mu gifaransa faute de service. Faute de service ikosa ry'akazi ari ikosa ryo mu kazi risanzwe iryo ntibiyerekeye. Ariko hari amakosa muntu ashinzwe amabanga ya leta canke ashinzwe akazi ka leta canke ashinzwe akazi ka komine ugasanga bakora amakosa n'ibigirankana bitajyanye n'iby'akazi. Ngenda guha akarorero umusitanteri yobwira umuntu ati wewe ngira umusitanteri sinzi kubona utembera mu ikomine yanje kumva nk'ibyo ntibijyanye n'akazi akora kwirukana umuntu mu ikomine yiwe ibyo ntibijyanye n'akazi akora cyangwa usanga umuntu baraje kumubwira ibintu yokoze agaca byanjanjwa ko rero uwo muntu amaze kugira agahombo kubera ko uwo muntu ajijwe amabanga ya leta yamugiriye amakosa kandi atajyanye n'akazi. None nk'umusitanteri yofata umuntu akamwigagura akamukubita amakofe yoba yamukubise kubera ko biri mu kazi kiwe akarorero cyangwa ugasanga umuntu araje afashe inzu y'umuntu ayibomoye arayisenyaguye ngo ngire umutegetsi kanaka arayisenyaguye nshaka bati ndakwirukanye mu kazi uzogaruka ntakiri naka. Aho ubu ni ukuvuga yuko ibyo abikoze arengeye ububasha amategeko yamuhaye mu kazi yakoze ugasanga yabikoze abikoreye umuntu wa muntu agaca agira agahombo umushahara we wagiye abana bagwaye barapfuye yabuze ibyo arya wa muntu yamaze kwitwara leta iteza gutsindwa ngaho icigira iki ikibanza kamushumbusha uwo muntu wo hanze akabanza akavamo igaca yitwarira wewe wakoze ayo makosa nawe kwitwarira rero ico gihe ari gwe kwarwa leta canke leta cyangwa commune yitwarira umuntu umukozi wayo cyangwa umuntu ashinze amabanga kugubera amakosa yakoreye umuntu kugira ngo aca mwishura amaze kwishura rero leta n'icyo shinga ati eh amafaranga natanze ku makosa yawe wakoze adashanye na kazi utse kuyansubiza abarongoye ubuzi butandukanye bwa leta babicishije ku mushikiranganje w'ubutungane baraheza bagashikiriza ibirego byerekana ko hari umukozi wa leta yatumye hitanga indishi umushingwa manza Emile Nkengurutse avuga ko abashingwa manza ba leta aribo baheza bakitura cane cane sentare hijeje guca imanza za leta ico bita action requisoire cyashizweho n'itegeko ibwirizwa ryo kwa 25 kwezi kwindwi umwaka na 14 litunganya ingene leta ishobora kwitwarira uwatumye itanga indishi bivuye ku ikosa ry'akazi yakoze iyo teko rero ryaje hageze kuko hari hashize igihe tubona yuko haba imanza zicika leta igatanga amahera menshi mugabo twihweje neza tugasanga byavuye ku bakozi bayo canke abakozi bakorera commune canke abakozi bakorera amashyirahamwe ya leta bamwe twita mandataire canke les préposés de l'état muri ico gihe rero urumva ko leta ubufise uburenganzira yuko ibonye yuko hari igituma kigaragara cavuye ku ikosa ry'umukoresha kugira ngo itange ayo mahera irafite uburenganzira kuko nayo ishobora kwitwarira uwo mukoresha kugira asubize ayo mafaranga mu matungo ya leta uko bigenda rero birasabwa yuko igihe bigaragaye ko ari umuserukira leta canke intwa ya leta ikora akazi mu izina rya leta igizikosa canke ntiyiteho iby'amatungo ya leta bimwe twovuga ko yagize negligence igaragara kwiyobagiza sindabibazwa hanyuma bigatuma leta amasentare avuga yuko yuriha izo ndishi leta nayo mu nyuma habonetse ivyemezo bikwiye yuko izo ndishi yatanze zavuye kugusamara canke ku makosa y'akazi yiwategerezwa kuyiserukira canke intumwa yayo leta irafite uburenganzira bwo gusubira kwitwara ibicishije ku batwara ayo mashirahamwe canke ayo makomine nyene kugira ngo igarukane mu matungo yayo ibyo byose byatanzwe ubwo rubanza kugira rube bigenda gute hitwarirwa abandi iyo tegeko turavye ingingo yayo ya 9 iravuga yuko ubwo burenganzira leta ifise bwita action requisoire bwo kwitwarira uwatumye leta itanga indishi rivuga yuko abo bigira bwa mbere ari abo batwara amakomine canke batwara amashirahamwe yegamiye leta bakabishikiriza umushikiranganje w'ubutungane nawe agasabwa ko yuca bikora aciye kubashingwa manza ba leta yido kandi raha n'uburenganzira abashingwa manza ba leta ko naho atabuza kubikora iyo babonye ko hari amakosa yabo yabaye agaragara yatumye leta ihomba barashobora gushinga imanza bonyene bimwe bita saisine d'office atawarinze kubataka hanyuma bagenda imbere ya sentare imanza nkizo bwa mbere bwogo zitwarirwa mu sentare ashimanza za leta pour administrative mugabo kandi baravye uwo bagira bitwarire uburenganzira bwiwe donc ubitwarirwa barashobora kubitwarira mu yandi masentare asanzwe bimwe bavuga igihagararo abafise igihagararo canke bimwe bita les compétences d'attribution ya masentare hanyuma uko bigenda mu isanzwe nta byerekeye gushingisha izo manza zicingwa zikurikije igitabo dusanze dufise bita code de procédure civile canke igitabo gitunganya ingene imanza z'amatati zishingwa mu masentare kandi zikaburanishwa kugeza aho zishyirwa mu ngiro umukuru w'ishyirahamwe Burundi Bridge to Justice rikurikirana hafi abakenewe n'ubutungane Jean-Claude Barakamfitiye abona ko itegeko riho bubasha leta kwitwarira abakozi bayihombesheje rizotuma hagateka akazi na muntu kubahirizwa ku bwacu turiko turaraba mujyanye n'agateka akazi na muntu hariyo amakosa amwamwe ashobora gukogwa akogwa n'abakozi bakorera leta ayo makosa rero agakorerwa ari nk'aba abanyagihugu mu gihe abo bakozi ba leta bariko bararangura imirimo yabo umunyagihugu akorewe ikosa amateka yiwe akahonyangwa muri iyo ntumbero hariho uruhombo ruba rwabaye kuriwe hawa yuhombo kuri wele harashura kuitura inzego zahareta inzego zubutungane kugira ngo arondere inshumbushu muri yo ntumbero rero twe turibaza yuko mu gihe ibyo izo manza zo kurihisha warihiwe na leta kumusaba kugira ngo asubize ibyo leta yarishe abo yakoreye amakosa izo manza turibaza mu gihe zotera imbere zikabaho zikaburanishwa twibaza yuko byofasha mu kugabanya amakosa amwamwe akugwa n'abakozi ba leta kumbure bashobora kuyakora babizi bakabirenga ko babizi bakarenga amategeko bayazi reka mvuge naho rimwe rimwe usanga atari byo bashobora kuyakora ukagagaje kaca usanga muri iyo ntumbero byofasha yuko abakozi ba leta bavuga bati ehe nyinakora ikosa ubusi jewe si leta izondihira jewe nzirihira leta izosubira nsabe ibyo yarishe muri iyo ntumbero kubera n'izo manza usanga n'amahera usanga leta igo iriha aba atari amahera make turibaza yuko byotuma abantu bagira bubahiriza amategeko bakubahiriza n'amateka ya n'agateka ka muntu mbega hoho muravye hajya burya abanyagihugu canke abandi bose bashobora kuba barenganijwe n'inzego canke uwatumwe na leta ubona bobo baraza amategeko barashobora kumenya bati barashobora kwitwarira iyo leta tumaze kubibona usanga abanyagihugu bashobora kwitwarira leta kenshi mu manza usanga zijyanye n'intuze n'ubuzi aho baramaze kubitahu ariko rimwe rimwe mu bijyanye n'intuze n'agateka kazi na muntu uca usanga hariho ibintu bitaratomoka dufate nk'umuntu yarenganijwe amategeko yarenzwe mu bijyanye no gupfungwa n'umwidegembyo kenshi imanza nk'izo hari n'abamaze kwitura amasenari bagenda kurondera agashumbusho kubera barenganijwe mu bijyanye no gufungwa mugaye imanza zabo usanga zidatera imbere usanga zidashika kunuze kuho amasenari aca urubanza ruboneka neza yuko uwo muntu yarenganijwe kandi abereye gushumbushwa na cyane cyane nko mu bijyanye no gutosekaza agateka kazi na muntu ibyo ni bake bamaze gushumbushwa na leta kubera agateka kiwe kazi na muntu katosekaje kiretse bijyanye n'ubuzi aho usanga leta ishumbusha abakozi bayo barenganije ubwo aho none ntibishobora gutuma abo babakora ayo makosa bashobora guca bijajara bakabandanya bayakora nibaza yuko ari intambwe bigomba guterwa na cyane cyane ko no mu mategeko ugiye kuraba mu gitabo mpana byayo hariyo amategeko ahana abakozi ba leta dufate nka bajya bajeje gutohoza imanza usanga bararenze amategeko bagatosekaza agateka kazi na muntu nko mu gihe bari ko batohoza imanza ibyo byarimo mu gitabo anabyaha co mu 2009 turibaza yuko naho ntarabiraba neza no mu gitabo mpanabyaha gishasha birimo twe rero turabona yuko hari intambwe iri kuyaterwa na cane cane ko mu mategeko biboneka yuko ata mukozi wa leta yokwijajara watosekaje agateka kazi na muntu yibaza yuko atazohana abakozi ba leta ngo bategerezwa kumenya ko bahamagarirwa kubahiriza akazi bahawe Edouard Minani harongoye ikigo co gukaririza ubwenge abakora mu butungane avuga ko intumbero y'iryo tegeko ari gukurikirana ko abakozi bavyubahirije mu bisanzwe uravye intumbero igicundi cyafashe muri iyi myaka no kwerekana ko abantu bose bateza gukora akazi bajejwe ko ufise n'ingene utse kwerekana ivyo uri kurakora ko bijanye n'amategeko cyo bita mu gifaransa la reddition des comptes rendre compte iki ni kintu cyike responsabilisation ko umuntu aza gukora akazi ajejwe arakora neza rero mu gihe ukoze ibintu bitajanye n'amategeko uca usanga amategeko aguhinduka guhana intumbero nyamukuru y'itegeko niriye nubwira ngo abatongoye abandi mu buzi abakora akazi ka leta bakora akazi bashinzwe kandi bagakore neza bamenye yuko badaje kwishimikiza akazi bahawe na leta cyangwa bahawe n'amakomine kugira ngo bakore ibinyuranye n'amategeko uko ibinyuranye n'amategeko urabihanirwa cyane cyane kugira ngo abantu bakore akazi bajejwe bakore neza kugira ngo kandi leta nayo ibakurikiranira yuko bakora akazi neza ugakoze nabi urabihanirwa niyo ntumbero y'itegeko ryagiye abakozi ba leta bo iyo bari mu buzi turashobora kubona imanza hamwe n'izo zimeze uko nyene ari abanyagihugu bato bato ntibaramenya yuko ukwego kwa leta rumukoreye ikosa ashobora kwitwarira iyo leta nizo twabibonye tubona kenshi cyane ni ingorane zerekeye kumenya amategeko hari ikiganiro cyo kuri radio mukunda gucisha ku cyerekeye kumenya amategeko munyigihe umenya amategeko kugenga kijya n'ikintu nkunda cyane ni ukuvuga yuko mu gihe abanyagihugu bazomenya yuko umukozi wa leta ugwego ariko gusa ariko akoze ikosa ritajanye n'akazi kiwe yishimikije ko ari umukozi wa leta akishimiza akazi akora agakora ibinyuranye n'amategeko kwa kwirikirana tuzotiko turakira abantu basanzwe ntabenye amategeko abagenga nabe ningire bitwarira abatwara kubye ati uje ntawo mwitwarira adashaka guhunga iki gihugu ndaze ahantu usanga mu standere avuga ngo jewe ngo nabitwara mu standere ngo numuntu akomeye cyane wose kumitwarira reka kugirie nabye nibisanzwe nibyo turabwira iteko njye yagiye uri bwati umuntu wese akoze ikosa yishimikije uko afise akazi kana kashinura leta yahawe amabanga na leta agakora amakosa anyuranye na kazi yashinzwe yuko leta cyanze gashungusha uwo muntu yakorewe amakosa hanyuma gaca isubira ikaburanya uwo muntu yashinze amabanga kugira ngo ayisubize ayo mafaranga nayo leta bayatanze kugishumbusha umunye gihugu yagiriye amakosa izo ni abanyigundi babimenye ndazi ko abatwara bamwe bamwe bazo kwigarura kikubitagashe ndibuka turi kuturigisha amateko nkaya benshi batubwiye bati n'ukuri twasanze dukora ibinyuranye n'amateko utabitse abantu bose bavuga bigenda bakumira batanga na imbere y'amategeko umwani yavuze ku isi yose ntagira ngo nzokora igihe cyangwa nzobaho gutera Agateka kawe kuri radio isanganiro tukaba turiko tubaganirira ku bijanye n'urubanza rwa leta imbere ya sentare rwo kurihisha umukozi wayo yarihiye indishi canke yayihombesheje bivuye ku makosa yakoze hari mu kazi yashinzwe n'iyo leta ivyo bita action récursoire mu rurimi rw'igifaransa isanganiro jeje ubuzi butandukanye ngo barakwiye kwitwararika gusuzuma ko atamukozi akora amakosa bigahombesha leta umushingwa manza Emile Nkengurutse abona kwitegeko ritegekanya kurihisha umukozi yahombesheje leta izotuma abakozi ba leta bitwararika gukora neza ibyo bajejwe akarusho kiritegeko nuko abakoresha ubu bazokwimvira yuko ibyo leta ibashinze bateza kubibungabunga bimwe twita ambo père de famille bakayifata nkuko ari byabo batokwigira sinda bibazwa bavuga ati ni nkuriki leta nizo bibazo kamengo leta ikintu kitari kitafise ubwisorokira bikwiye twizera yuko mu gushira mu ngiro iribwirizwa ryabaye mu 2014 rizotuma abantu bikibuka cyane bakatunganya ivya leta nkuko bashaka kwitunganya ivyabonyere bwite atakwigira sinda bibazwa bizobazwa leta nkuko mengo leta ikintu cabatunye batabishaka bizotuma leta itagira gahombo kanini mu vyerekeye ivyimanza za leta birumvikana yuko amakenga atabura kuko na bose babakorera leta arabo baza kubitwarira bashobora kugira ati imibano twari dufitaniye ritwoja kwitwarira naka mugabo iteko rirabategeka kandi rikabasaba yuko batabigize nabo bazabagize amakosa mubona biramaze kuja mu ngiro biroroshe nuvuga ko byoroshe cyane mugabo turavye ingene iteko ritunganije nani mateko yarahasanzwe atuma ukoze ikosa ry'akazi canke ukoze ikosa mu kibanza ca leta naho tutarabona imanza zimaze kugira aho zishitse turizigira yuko twihweje ingene iteko ryasiguriwe amashirahamwe ya leta mbere n'abakomine babicishije kuri urwo rwego ruraba iby'imanza za leta nyitsira yuko ejo canke hirya y'ejo bashobora kwitwara leta ikagarukana uburyo yahombye biciye ku makosa yabo yatumye canke yabayiserukira mu mashirahamwe ayegamiye icyo nuvuga nuko abajejwe guserukira leta mu mashirahamwe atandukanye abajejwe kurongora amakomine babona amakosa komine yagiriwe igatuma itanga amahera kana cyo kimwe n'andi mashirahamwe cyo kimwe nyine na leta nyine iryo tegeko rishyira mu ngiro bakaja bararaba ko hari umuntu yoba yatumye leta iriha amahera bivuye uko ukoresha mubi yagize amakosa y'akazi kandi ahambaye kugira ngo ibyo byatumye leta itakaza nawe abisubize ntibishobora gutigihe bimwe bita prescription mu rurimi rw'Igifaransa turaje nyine iryo tegeko rya ritanga igihe gito washaka kuva bamenye ko leta yatanze ibi bivuye ku mukoresha kanaka kwikosa giwe cyo gihe babimenye rero buca bayigira mu kiringo kitarenze umwaka kugira ngo ubwo uburenganzira bwo kwitwarira uwo muntu bamenye nibo have buti gihe ngo bibe ifabuse iryo tegeko rimenyeshejwe abanyagihugu bose Jean Claude barakamfitiye harongo yishirahamwe Burundi Bridge to Justice ribikurikirana abona ko atamukozi wa leta yokwijajara ngo aho nyange hagateka kazi na muntu mu mategeko ari intambwe ziriko zirateye hasigaye rero yuko bijya mu ngiro rero naho nibaza yuko ari ibijyanye n'uko inzego zikora nabyo bigenda biratera imbere gukebuke uwo muco ngo umuntu yo cyayijajara akavuga ngo nababikora ngo nibahanwa turibaza yuko ico atahoci umbiro cy'imbiruko yo bayihenze kuko ariho bimwe bimwe ushobora gukora uyu munsi ukibaza ngo ukijajara ngo nibizohanwa kumbure uyu munsi birashobora kudahanwa ariko muri kazoza bivanye n'ingene amategeko yubatse kazosanga ibyo bintu birakugarutse ko kandi wabikoze wibaza yuko utazohanwa nico gituma nibaza yuko ataho kwijajara ataho vuga ngo nibihanwa bace aja kutosekaza agateka kamu ku bwanyu mubona kugira ngo iri tegeko rizana karusho hokogwa iki hariho ibikogwa ubwa mbere bigomba gukogwa inzego z'ubutungane mu gushyira mu ngiro iryo tegeko kuko mu gihe bamaze kurishyira mu ngiro bigatangira kuboneka yuko hari abakozi bakoze amakosa barihishijwe ibyo leta yari yararishe ni intambwe ya mbere ishobora kwereka abandi yuko hari ikintu kiriko kirahinduka ibyo nabyo ni uko inzego zikora ikindi nacyo hariho ibijyanye no kumenyesha nyine abakozi ba leta kurimenyesha iryo tegeko bakarimenya kugira ngo ntihagire uwitwaza ngo nabikoze nabi ego ni iki gikorwa muriko murakora muriko muramenyesha murafasha kugira ngo babimenye ariko kandi harabereye n'igikorwa cyo kugira ngo amategeko amenyekane ikinyamakuru cya leta gisohora amategeko abakunda kukiraba bakanagisoma ni bakeye cyane nibaza ko hakenewe gukorwa ibindi bikorwa byo kugira ngo amategeko amenyeshwe abanyagihugu biri mu ngomba gukorwa n'inzego mugomba gukorwa n'ababijejwe Edouard Minani arongoye ikigo cyo gukarihiriza ubwenge abakora mu butungane avunira kagohe abakozi ba leta ko bakoze ibyo leta itabatumye impera n'imperuka bibagaruka ko ndibuka umwaka uheze ubwego bashingwa amanza ba leta bariko barahugura babwira mu buzima umwe umwe basigura itegeko babakaburira kugira ngo baryubahirize narabonye ko benshi baravyumva mugabo ntibiraje mu ngiro cyane icyo tuba nibaza nti ko amategeko abitegekanye ubwo rwego rwashinga amanza ba leta basanze bahari muri departement des affaires juridiques du contentieux barashobora bo nyine babonye uko leta yagize agahombo kubera umukozi wabo gushingisha urubanza kugira ngo leta igarure amafaranga ku mukozi wabo yagize amakosa ivyo gushika no munsi sindabaza ubwo rwego yuko hari amafaranga baragarutsa ya leta mugabo ndazi ko barigeze gutanga raporo babakomaze kugaruza amafaranga menshi kuko ntakoresha iri tegeko ryiye mu ngiro abantu bamwe bashinga ubuzi bwa leta cyangwa bashinga ubuzi bw'amakomine bohesha kuko hajya naho utabivuga kenshi hari ibintu bibi ugasanga biri nyuma y'amateka ofisi cyane bigatera ikibazo magari y'abantu nibaze babitiranye ibintu hari umuntu ashaka gukora ibintu byo mu kazi kiwe usanga ntuzi uko uri mu kazi kiwe nk'akarorero umuntu araje afite impapuro zimuhuru ubwo bubasha bwo gufata ibintu byibwe cyangwa gufata ibintu bya magendo ugacuwe usanga abantu baritiranije ngo yagize ibintu bihuye n'amategeko kandi afite ubasha bwo kubikora afata nk'akarorero nk'umupolisi ariko arakora dosiye arafunze umuntu mu kurinda ko aronka ibyemezo ivyo ajya abasanzwe uri mu kazi kiwe kandi arabirekuriwe icare tari kuriyo no kurenza ibiringo arengeje ibiringo ntabisa biruhusha muri parke aho arashaka kwitwarirwa nawe nyine cyo kimwe no muri parke umushikiriza amashekeje umushikiriza amanza arengeje ibiringo atabihawe herusha na sentare aho arashaka kwande gusanga nawe nyine yarenza amateko icyo bita negligence coupable wasamaye birahanwa nyine kigira se bibazo kandi arizo jejwe akamona ko kundi nawe ashobora kuba akoresha ico gitugu ati nta kibazo ubutegetsi canke akazinjejwe reka ndagakore ntangorane ndabishoboye ku bantu bakubakoresha igitugu canke ibindi iri tekereza ko ryaje kugira ngo ribakebure abica iruhande rero bakiraza kuri tashaka kwakurikirana barihenda icemerwa mvuge mu mategeko agenga ubuzi nuko atamukuru abora mukuru we cyo cyambere hanyuma nikiringo ubu urumutware ubwatsi burashabuka bisubundi ikindi naco urubanza ntirubora urubanza ntirubora urashaka kubigira no munsi ukomeye ejo ugasanga n'ugikomeye ko ari ko wibaza ugasanga byatekoriraje nabi wita ko ari kuregeranya ugasanga byose byategeko bari kwirikije byose ari twaye kugira wishure abantu bagiriye nabi ukiri ku butegetsi ibitekeko rikihari abo mwitwariye ku byaha ku makosa yakoze yabakoreye yishimikije akazi yashinzwe na leta leta kandi tariye mutumye gukora ibyo bintu bishobora kumugaruka ko nakoze ba komine hari abatazi ritegeko ugasanga ariko bikora nkurikiza amategeko kwiza oze iyo uteye kwikizaniriye kwirira kubuza gukora ibi wewe uri kwikora gute yani iri tegeko rero cyo kwigishwa bose ntiduve ngo natwe turarize mu camanza hari abatarize byavyiza yuko abantu barimenya bakarimenyeshwa akabivyigwa bakarimenyeshwa atigishwa nagigisha bashimike ku nzego zose guhera hasi gushika hejuru reka n'ubu camanza nyine nabyo bari kwikize barize neza nyani kiganiro hagateka kawe cuno munsi giciye kigarukira tukaba twariko tubaganirira kubijanye n'urubanza rwa leta imbere ya sentare go kurihisha umukozi wayo yarihiye indishi canke yayihombesheje bivuye ku makosa yakoze hari mu kazi yashinzwe niyo leta ibyo bita action récursoire mu rurimi rw'igifaransa. Murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro, murakoze namwe mwagize ico muterera. Ikiganiro cuno munsi mwagiteguriwe na Alain Désiré Bukeneza. Tuzosubira mu kiganiro nk'iki, murakoze. Ufite ico mubaza canke muterera, twakure canke mutwandikira ubutumwa bugufi ku nimero 79 45 75 kuri message canke WhatsApp. Agateka kawe ni kiganiro kibagira ku byagateka kazi na muntu. Agateka oya ntikarabu rukoba. Agateka oya ntikarabi gitsina. Agateka oya ntikarabi mara. Agateka oya ntikarabu koko.